Erster König Lemuel spricht. Seine Mutter hat ihm diese Worte gesagt. Zweiter, was soll ich dir raten, mein Sohn? Du bist mein Kind. Ich habe für dich gebetet. Dritter, gib Frauen nicht deine ganze Kraft. Gib deine Liebe nicht Frauen, die Könige schlecht machen. Vierter König Lemuel, Könige sollen keinen Wein trinken. Fürsten sollen keinen starken Alkohol trinken. Fünfter, sie könnten trinken und Gesetze vergessen. Sie könnten armen Menschen nicht helfen. Sechster, gib starkes Getränk denen, die sterben. Gib Wein denen, die traurig sind. Siebter, er kann trinken und seine Armut vergessen. Er denkt dann nicht mehr an sein Leid. Achter, sprich für Menschen, die nicht sprechen können. Sprich für alle, die Hilfe brauchen. Neunter, sprich. Urteile gerecht. Hilf den armen Menschen. Zehnter, eine gute Frau ist schwer zu finden. Sie ist viel mehr wert als teure Steine. Elfter, ihr Mann vertraut ihr. Er hat immer genug. Zwölfter, sie tut ihm Gutes. Sie tut ihm nie etwas Schlechtes. Dreizehnter, sie sucht Wolle und Leinen. Sie arbeitet gerne mit ihren Händen. Vierzehnter, sie ist wie ein Handelsschiff. Sie bringt Essen von weit her. Fünfzehnter, sie steht früh auf, wenn es noch dunkel ist. Sie gibt ihrer Familie Essen. Sie gibt ihren Mägden Arbeit. Sechzehnter, sie denkt über ein Feld nach und kauft es. Sie pflanzt einen Weinberg mit ihrer Arbeit. Siebzehnter, sie ist stark. Sie macht ihre Arme kräftig. Achtzehnter, sie sieht, dass ihre Arbeit gut ist. Ihre Lampe brennt auch nachts. Neunzehnter, sie nimmt den Spinnrocken. Ihre Finger halten die Spindel. Zwanzigster, sie hilft armen Menschen. Sie gibt ihnen, was sie brauchen. Einundzwanzigster, sie hat keine Angst vor Schnee für ihr Haus. Ihre Familie hat warme Kleidung. Zweiundzwanzigster, sie macht Decken für sich. Ihre Kleidung ist aus feinem Stoff. 23. Ihr Mann ist wichtig in der Stadt. Er sitzt mit den wichtigen Männern des Landes. 24. Sie macht feine Kleider und verkauft sie. Sie verkauft auch Gürtel an Händler. 25. Sie ist stark und ehrenhaft. Sie freut sich auf die Zukunft. 26. Sie spricht kluge Worte. Sie lehrt freundlich. 27. Sie kümmert sich um ihr Haus. Sie ist nie faul. 28. Ihre Söhne loben sie. Ihr Mann lobt sie auch. 29. Viele Frauen sind gut. Aber du bist die beste von allen. 30. Anmut ist nicht wichtig. Schönheit vergeht. Eine Frau, die Gott ehrt, ist gut. Man soll sie loben. 31. Gebt ihr Lohn für ihre Arbeit. Ihre Taten sollen sie in der Stadt loben.